Kundgabe 5605, empfangen durch Bertha Dudde am 18.02.1953. Erweckung der Toten durch Gottes Wort. Das Tote sollet ihr zum Leben erwecken, aus der Tiefe sollet ihr emporholen das Leblose und ihm Leben einhauchen. Ihr sollet es mit einer Kraft berühren, die es lebendig macht. Und diese Kraft ist mein Wort, das aus der Höhe euch zugeht, das ich selbst euch zuleite, damit ihr es als Mittler weitergebt, damit meine Kraft auch die berühre, die noch tot sind, im Geist. Ihr besitzet etwas Köstliches, eine Gabe, die eine Wunderwirkung hat. Ihr besitzet geistige Kraft und könnet somit die Toten zum Leben erwecken. Doch wie ihr es von der ewigen Liebe empfanget, so auch müsset ihr in Liebe mein Wort weitergeben. Es muss euch der Hilfswille antreiben, auszuteilen, was euch selbst zum Leben erweckte. Dann werdet ihr stets Erfolg haben und segensreich wirken können auf Erden und auch im geistigen Reich. Große Finsternis ist überall, und in dieser Finsternis weilen unzählige, geistig tote Seelen. Leben aber bedeutet auch Licht. Zum Leben erwachen kann nur die Seele, die von einem Lichtstrahl berührt wird, der Liebe Wärme ausstrahlt und also belebend wirket auf die erstarrte Seele. Ein Liebelicht muss diese toten Seelen berühren, dann erwachen sie sicher zum Leben. Und diesen Liebe- und Lichtstrahl sollet ihr ihnen bringen, indem ihr ihnen mein Wort schenket, das überaus wohltätig sie berührt, so wie es in Liebe ihnen dargeboten wird. Es ist ein heilkräftiges Lebenswasser, das euch durch meine Liebe und Gnade unausgesetzt zufließet. Eure Seelen gesunden daran und sie finden das rechte Leben, und ihr brauchet daher den Tod der Seele nicht mehr zu fürchten. Doch die vielen Seelen, die in ihren Gräbern ruhen und zwar noch ihren Gedanken nach auf der Erde wandeln und doch geistig tot sind und in bedrückender Finsternis, diese Seelen umgeben euch. Und ihnen sollet ihr Hilfe bringen, ihr sollet ihnen emporhelfen aus der Nacht des Todes zum Licht des Lebens. Denn ihr habt ein wirksames Mittel, ihr habet das einzigste Mittel, das ihnen helfen kann. Ihr habet mein Wort, die Kraft- und Lichtausstrahlung meiner selbst, die niemals ohne Wirkung bleibt, wenn sie die Seele nur berühren kann. Solange mein Wort nur an das Ohr des Menschen dringt, berührt es noch nicht die Seele, denn diese allein ist für die Wirkung meines Wortes empfindsam. Doch nur die Liebe öffnet die Tür, so dass ich selbst mit meiner Liebekraft die Seele berühren kann. Und eure Liebe öffnet mir die Tür, so ihr bemüht seid, diesen toten Seelen Hilfe zu bringen und ihr ihnen mein Wort in aller Liebe verkündet. Denket daran, welche Macht euch gegeben ist. Ihr könnet Tote erwecken zum Leben mit meinem Wort. Und so euch nur die Liebe dazu antreibt, mein Wort zu verbreiten, will ich euer Bemühen segnen. Traget Licht in die Finsternis, wo es auch sei. Nehmet euch aller derer an, die tot sind im Geist. Gedenket eurer toten Mitmenschen, wie auch der Toten im Jenseits. Wollet, dass sie zum Leben erwachen und bringet ihnen in Liebe mein Wort. Und die Kraft meines Wortes wird Wunder wirken. Die Seelen werden erwachen zum Leben und zum Licht. Und sie werden das Leben nimmermehr verlieren. Amen.